Hallo? Hallo? Aha. Naja. Aha. Naja. Happy Birthday to you. Was? Happy Birthday to you. Aha. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Aha. Ja. Sehr schön. Ich denke mal, jetzt geht's gleich. Happy Birthday to you. Was? Happy Birthday to you. Schon wieder? Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Aha. Das kommt mir aber seltsam vor. Hätte da in der Zwischenzeit nicht irgendwas passiert sein müssen? Wie fängt das denn jetzt an? Also, das muss ja irgendwie einen Anfang haben. Intuitiv würde ich sagen, der Anfang ist hier, irgendwie so vorne, Mitte, Rampe. Ja gut, naja, dann gehe ich jetzt einfach mal nach vorne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wunderschöner Abend. Ich darf Sie ganz herzlich Dings begrüßen. Glück auf Englisch happy, auf Französisch Dings Felice, Felice? Nein, das ist Spanisch. Was ich sagen will, ich bin happy, nein, ich bin glücklich, also mir geht's gut, prinzipiell. Was ich sagen will, bonne chance, jetzt haben wir's Französisch, nein. Was ich sagen will, ich hab die Chance, nein, ich hab den Eindruck, hier läuft richtig was schief. Und ich sag's auch noch. Meine sehr verehrten... Guten Abend, meine... Ja, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht. Ach, das ist wahrscheinlich so ein Running Gag. Übersetzt heißt das etwa laufender Witz. Also, ich persönlich, ich sehe mich anders. Hallo. Das stimmt so, oder? Das ist korrekt so, oder? Dass ich hier so... Naja... Wenn ich nur wüsste, wie der Anfang ist. Also, ich glaube nicht, dass das dazugehört. Na, vermutlich nicht, das kann ich mir so nicht vorstellen. Ich denke mal, dass das Wahrscheinlichste ist, dass ich noch gar nicht angefangen habe. Ich denke mal, dass das so noch gar nicht gilt. Kommt mir aber doch ein bisschen lang vor. Wenn ich nur wüsste, wie der Anfang ist. Hallo, Happy Birthday to you. Was? Happy Birthday. Aber nein, nein, nein. Ich denke, das gilt noch gar nicht. Happy Birthday. Nein, nein, nein, nein, nein. Das kann überhaupt nicht sein. Happy Birthday to you. Ja. Also, wenn das jetzt alles ist, wenn das jetzt so bleiben soll, was ist das denn? Wer hat mir das denn angezogen? Das ist ja komplett falsch. Wieso habe ich das denn nicht gemerkt? Ich denke, ich habe so ein Prinzenkostüm, irgend so ein wunderschönes, poetisches Brokat-Dings und jetzt sehe ich schon wieder aus wie so ein halbgescheiter Witzemacher. Oh Gott, ich will nur eins sagen, wenn ich eins nicht mache, dann ist das Witze zu... Ich mach's nicht. Juhu! Kommt ein Clown zum Therapeuten. Guten Tag, Herr Doktor, ich leide unter einer gravierenden Pointenschwäche, sagt der Arzt. Was? Sie haben was? Ich habe eine gravierende Pointenschwäche, sagt der Arzt. Was ist das denn? Naja, sagt der Clown, das ist, wenn man seine eigenen Pointen erklären muss, sagt der Arzt. Ach so. Ja, eben nicht, nein, genau das nicht. Also ich persönlich sehe mich anders. Himmel, Herrgott nochmal, wann geht das denn endlich los hier? Happy Birthday to you. Ja, wer es glaubt, wird selig. Happy Birthday. Nein, nein, nein, nein, nein, das kann überhaupt nicht sein. Happy Birthday. Das halte ich für eine Fälschung, dass ich schon wieder Geburtstag habe. Das hieß ja, es ist schon wieder ein Jahr vorbei, ohne dass man irgendwie am Leben teilgenommen. Happy Birthday to you. Ja, dann wäre man aber anders drauf. Ich meine, dann hätte man aber wahrscheinlich eine handfeste Krise. Was? Eine Krise? Wieso denn Krise? Na ja, die hätte man dann. Oh Gott, ich habe eine Krise. Wieso sagt mir das denn keiner? Ich habe eine... Nein, ich kann nicht. Ich will nicht. Ich habe... Juhu! Kommt eine Tube Zahnpasta zum Therapeuten. Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe das Gefühl, ich werde jeden Tag weniger... Nein, eben nicht, Doc. Kommt ein 100-Mark-Schein zum Therapeuten. Tag, Herr Doktor, mir geht's echt nicht gut. Euro-Umstellung und das Ganze. Mich braucht einfach keiner mehr. Ich habe das Gefühl, niemand schätzt mehr meinen Wert. Können Sie mir helfen? Ja, sagt der Doktor, ich glaube schon. Aber wie wollen Sie denn eigentlich diese Stunde bezahlen? Nein, eben nicht. Juhu! Kommt eine Neurose zum Therapeuten. Tag, Herr Doktor. Ach, sagt der Arzt, wir kennen uns doch. Ja, sagt die Neurose, ich bin doch die vom Franz. Aha, und? Fragt der Arzt. Na ja, der nimmt doch jetzt diese Medikamente und jetzt will der mich nicht mehr. Aha, sagt der Arzt, Sie haben das Gefühl, Sie sind einsam. Genau, sagt die Neurose. Aber sagen Sie mal, Herr Doktor, kommt Ihnen das nicht seltsam vor, dass ich heute so ganz ohne den Franz da bin? Hm? Beunruhigt Sie das nicht? Nee, sagt der Arzt, machen Sie sich mal keine Gedanken. Vor 5 Minuten saß hier noch ein 100-Mark-Schein. Nein, eben nicht, genau das nicht. Oh, also ich persönlich sehe mich wirklich anders. Wenn das jetzt so bleiben soll, ich meine, wenn das jetzt wirklich alles ist, dann muss doch irgendwie... Oh Gott, ich will nur hoffen, dass das nicht der Beginn einer Panikattacke war. Nein, ruhig, keine Panik. Ich habe mich nur erschreckt. Nein, keine Panik. Ruhig, ja, wie denn ruhig? Deshalb heißt es ja Panik. Weil man eben nicht mehr ruhig ist. Das ist ja der Witz. Nein, ja, wieso keine Witz? Nein, ruhig, ich habe mich nur erschreckt. Ruhig, du hast dich erschreckt. Ist ja gut, alles in Ordnung, ist ja gut. Ich habe mich nur, mein Gott. Ich mache das jetzt so, wie ich das will. Ich mache den Anfang jetzt einfach, wie ich das will. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Abend heißt Der Weg zum Glück, auf Englisch Happy, auf Französisch Dings, Felice, das ist Spanisch. Nein, was ich doch eigentlich sagen wollte. Und bisher gab es nicht eine glückliche Geschichte. Und das muss ja irgendeinen Grund haben. Und dann muss man sich damit jetzt mal auseinandersetzen. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal bei mir nachfragen, wie es mir mit dem Ganzen denn so geht und was ich da ändern kann. Und ich glaube, wenn es mir gut geht, da haben ja alle was davon. Für mich ist das Ganze hier auch nicht leicht. Das ist ja doch ein Solo und das heißt ja auch, ich bin alleine. Gut. Naja, dann setze ich mich jetzt mal auseinander. Ich setze mich jetzt auseinander. Also ich bin einer, gut, für mich ist wichtig, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich finde schon, dass, also ich bin einer und mein Leben geht nun mal um mich. Ich denke, dass ich meiner, mir, wie ich mich so empfinde, ich finde mich, ich bin auch so, ich sag das jetzt mal nur von mir, ich hab ja mich und ich bin ich und mein Ich gehört ja auch zu mir und für mich bedeutet ich sein. Ich sag das jetzt mal nur von mir, das Verb von ich ist ichen, das heißt, mein Ich ist in Bewegung, mein Ich bewegt sich und ich iche, ich lass mich auf mich selber ein und ich bin eben, ich bin ich und das heißt für mich, auch in der Auseinandersetzung und das ist mir schon wichtig, dass ich mich mit mir selber auseinander und zum Beispiel weiß ich über mich und da habe ich wirklich lange mit mir selber und mittlerweile weiß ich, mir geht das so, ich gucke mich da schon auch genau an, was ich so in mir und was mich so mit mir und das hat ja auch mit mir zu tun und mein Ich gehört ja auch zu mir und für mich bedeutet ich sein. Ich sag das jetzt mal nur von mir, das Ich ist immer in Bewegung, ich iche, du ichst, er sie es ich, ich lass mich auf mich selber ein, also wie ich mich, sagen wir mal, wie ich mich so empfinde, also jetzt mal ganz subjektiv von mir aus, mein subjektives Ich-Gefühl, von mir zu mir, mein subjektives Ich-Gefühl, mein Ich-Gefühl zu meinem Ich und damit meine ich jetzt mal nur mal mich, mein Ich-Gefühl, mein Ich und ich und mit dem letzten Ich meine ich, das sich selber wahrnimmt, in dem Fall also mich, also ich mich, wie ich mich also selbst wahrnehme, also mein Ich, das auch ein Verb sein kann, denn es bewegt sich ja das Ichende in mir, dieses subjektive Ich-Gefühl, dieses Gefühl, das mir sagt, ja, ich bin ich, dieses Gefühl, ein Ich zu sein, aha, dieses Gefühl, ein Ich zu sein, ja, was ist damit, das hab ich nicht. Aha, tatsächlich. Ja, ich könnte auch jemand anders sein. Aha. Naja. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube schon, dass das was gebracht hat. Und ich bin auch ein ganzes Stück weiter. Und mir ist jetzt auch einiges klarer. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass man Glück auf Englisch happy, auf Französisch Dings, Felice, nein. Moment mal. An dem Punkt war ich doch schon mal. Aber das Gute ist, ich merke das jetzt. Ich habe da jetzt ein anderes Bewusstsein drüber. Ich weiß jetzt, dass ich das selber mache, dass ich das bin, der hier im Kreis läuft. Und dann finde ich auch meine eigene Methode, wie ich hier wieder raus kann. You are a dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen. Ja, mir hilft eben die Agneta-Methode. Dancing queen, young and sweet. Und wenn sie mir dann geholfen hat, dann kann sie auch wieder gehen. Dancing queen, du kannst jetzt gehen. Young and sweet, only, du kannst jetzt gehen. You fucking son of a bitch, I'm a superstar. I come all the way from Sweden just to help you. Help yourself, asshole. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube schon, dass das was gebracht hat. Und ich glaube, ich kann jetzt auch eine Geschichte erzählen, wo jemand glücklich ist. Es fängt damit an, dass ein Mann durch eine Großstadt geht. Oder das kann auch eine Kleinstadt sein. Oder durch ein Dorf. Er geht in ein Café oder in ein Schwimmbad oder eine Tiefgarage und er trifft eine Frau. Welche ist jetzt mal egal. Er sieht also diese Frau und findet sie intelligent oder sexy oder lustig. Die Frau sieht ihn an oder weg und er hat das Gefühl, er ist in die Frau verliebt oder er kann sie nicht leiden oder er will mit ihr ins Bett oder... Aha. Naja, vielleicht bin ich doch noch nicht ganz so weit. Vielleicht muss ich mir da über meine Gefühle doch noch klarer werden. Aha. Und dann muss man sich jetzt eben damit auseinandersetzen. Gut, dann setze ich mich jetzt auseinander. Also ich bin einer, gut, für mich ist wichtig, wenn ich jetzt von mir ausgehe, wie geht's mir denn gerade so? Was spüre ich denn so in mir drin? Was spüre ich denn so ganz spontan? So ganz spontan spüre ich, da ist sowas? Na, ich spüre sowas? Nee, doch nicht. Naja, obwohl, so ganz spontan ist auch schwierig, so ohne Vorbereitung, ohne Anhaltspunkt. Das ist ganz klar, dass ich da nicht gleich was spüre. Ein Stichwort würde helfen. Ich gebe mir mal ganz spontan ein Stichwort. Grüne Hügellandschaft. Aha. Und? Was spüre ich? Was spüre ich ganz spontan zu grüne Hügellandschaft? Ja, mein Gott, was soll ich denn da spüren, wenn das Stichwort schon so blöd ist? Grüne Hügellandschaft, Hügel rauf, Hügel runter, da ist gar nichts. Das liegt aber nicht an mir, das liegt am Stichwort. Ich gebe mir mal ganz spontan ein anderes Stichwort. Ganz spontan, gar nicht überlegen. Ich überlege nicht. Himmel, Herrgott, nochmal spontan. Blonde Frau in Reizwäsche. Aha. Und, was spüre ich? Was spüre ich zu blonde Frau in Reiz... Ach, das ist doch noch viel blöder. Reizwäsche an, Reizwäsche aus. Das ist ein Klischee. Darauf muss ich gar nicht reagieren. Das ist normal, dass ich da nichts spüre. Sonnenblume. Was? Sonnenblume. Ach, das war überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war echt spontan. Ja, Sonnenblume geht. Na also. Sonnenblume. Sonnenblume. Kann ich das Stichwort nochmal hören? Sonnenblume. Ach ja, das war Sonnenblume. Ja, zu Sonnenblume spüre ich im Prinzip was. Sonnenblume. Plastik. Aha. Oh Gott, die ist aus Plastik. Ha, wusste ich doch, dass die nicht echt ist. Fast hätte ich mich täuschen lassen. Oh mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich werde doch noch irgendein normales, lebendiges Stichwort, irgendwas Lebendiges, Normales, wo ich ein normales, lebendiges Gefühl zu habe. Ja, Himmel, Herrgott, nochmal spontan. Ja, mit Druck geht's gar nicht, mit Druck geht überhaupt nichts. Jetzt keine Panik, mir fällt schon noch was ein. Keine Panik, ich hab's ja, ich hab's doch gleich, was Lebendiges. Baum, Bäume, Wald, ja, das ist gut. Ich hab's ja gleich, das nächste Stichwort ist aus Holz. Eichensarg, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja, da kommt, oh mein Gott, das ist ja schon wieder nichts Lebendiges. Im nächsten Stichwort, da kommt ein Mensch vor, irgendeiner. Naja, der Mensch liegt drin. Oh Gott, klar, der Sarg ist ja nur außenrum. Oh Gott, ich will was Lebendiges. Ja, ja, der lebt noch. Oh Gott, ja, der lebt noch. Aber das ist gar nicht schlimm. Das ist ein sehr komfortabler Sarg, ein Vier-Zimmer-Sarg mit Sargbalkon in guter Lage. Doch, doch, der lebt noch. Und im Prinzip läuft's doch ganz gut. Der lebt noch. Und die Wohnung ist auch frisch renoviert. Aha. Ja. Schön. Das freut mich, dass ich so eine schöne Wohnung habe. Ja, die Steuer ist auch schon fertig. Toll. Alle Quittungen in Schönschrift. Urlaub ist auch schon gebucht. Mit Frühbucherrabatt, ja, freut mich auch. Die Beule im Auto übernimmt die Haftpflicht. Ja, da habe ich Glück gehabt. Ja, im Prinzip läuft's ja ganz gut. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube schon, dass das was gebracht hat. Und eins ist mir jetzt auch klar, mir geht's echt nicht gut. Aber ich sehe das Ganze positiv. Ich habe eine Krise und die gehört zu mir und das ist okay. Denn ohne meine Krise wäre ich ja nicht der, der ich bin. Ohne meine Krise wäre ich ja ein anderer, einer, der keine Krise hat und dem es einfach gut geht. Nein, das stimmt ja so nicht. Denn durch meine Krise wird mir klar, dass ich für mein Glück verantwortlich bin. Ja. Und dann muss man sich jetzt eben damit auseinandersetzen. Gut. Dann setze ich mich jetzt. Ich bin einer, gut, für mich ist wichtig, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin ich und ich bin für mein Glück verantwortlich. Das Glück sind ja die kleinen Dinge. Jeder ist ja seines Glückes Schmied. Das kleine Glück, ein Kind, das lacht, ein gutes Buch, ein schöner Sonnenuntergang. Glück ist, was mir gut tut. Wenn ich bei mir zu Hause bin, wenn es mir mit mir selber gut geht. Das alltägliche Genießen, ein schön angerichteter Salat, gesund und lecker, das schließt sich ja nicht aus. Und mal eine kleine Sünde zwischendurch, na, wenn ich das genießen kann. Glück ist meine eigene Entscheidung. Ich kaufe mir auch mal selber Blümchen, von mir für mich und dann freut's mich gleich doppelt. Erstens, weil ich Blümchen habe und zweitens, weil ich spüre, ich mag mich. Jeder Tag hat seine eigene Farbe und jeder einzelne ist schön, denn dadurch wird das Leben bunt. Jeder Tag ist eine kleine Reise und abends packe ich meinen Reiserucksack aus und ich behalte nur die Glücksgefühle, alles andere schmeiße ich weg. Glück hat ja mit Emotionen zu tun. Da lasse ich mal den Kopf beiseite, eher mit dem Herzen denken und zuallererst denke ich an mich. Mein Unglück, das bringt keinem was. Wenn es mir gut geht, da haben ja alle was davon. Glücklich sein macht attraktiv. Glück ist sein eigener Magnet. Glück zieht wieder Glück an. Wenn ich offen für das Glück bin, wenn ich mir zugestehe, das darf ich sein, wenn ich mich für das Glück entscheide, kann mir das keiner nehmen. Glück ist ein Muskel und ich trainiere täglich, denn Glück braucht Disziplin. Ich übe täglich meine Heiterkeit und wenn ich mich beim Glückstrainieren mal übernommen habe und einen Muskelkater kriege und mich ein bisschen traurig fühle, habe ich als kleine Glücksreserve immer noch die CD mit Meeresrauschen. Ich bin für mein Glück verantwortlich. Wer heulen muss, ist selber schuld. Wer unglücklich ist, der hat komplett versagt. Ein schöner Sonnenuntergang, auch mal im Regen ein Spaziergang oder der Bildband mit der Toskana-Landschaft oder einfach mal eine schöne Kerze. Ich kann es mir schon gemütlich machen und das warme Kerzenlicht ist extrem gemütlich. Und jetzt noch ganz in Ruhe, ich sagte ganz in Ruhe, eine Tasse grünen Tee. Darauf freut's mich. Grüner Tee und Kerzenlicht. Die Beine ganz gemütlich hoch, auch mal die Stille genießen. Ich bin bei mir. Und Kerzenlicht wirft nun mal Schatten, das ist normal, das ist gemütlich. Und die Schattenbilder sind poetisch, oh Gott, die Schatten an der Wand, oh Gott, das ist eine Todesfratze. Die sind poetisch, oh Gott, die Fratze sieht mir ähnlich. Ich genieße meine Tasse Tee, oh Gott, die Fratze macht mir Zeichen. Oh, ich bin bei mir zu Hause, oh Gott, ich mach das große Licht an. Nein, das Licht bleibt aus, das ist gemütlich so. Na gut, ich mach die Schreibtischlampe an. Ja gut, die Schreibtischlampe, das ist ja blöd. Da kann ich ja auch gleich das große Licht, ist doch jetzt egal. Ich mach das große Licht an, ja, dann kann die Kerze aber wieder aus. Nein, die bleibt an. Das ist doch sinnlos. Das ist nicht sinnlos. Das ist gemütlich so. Also, Beine wieder hoch, großes Licht wieder aus, Kerze wieder an. Ich entspann mich. Ich schaue nicht auf die Schatten an der Wand. Nicht. Ich schaue nicht auf die Schatten. Am besten geradeaus. Ich schaue einfach geradeaus. Ich genieße meinen kalten grünen Tee. Ich versuche an nichts zu denken. Ich lasse die Seele baumeln. Ich lasse es mir wirklich gut gehen. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube schon, dass das was gebracht hat. Und ich glaube, ich kann jetzt auch eine Geschichte erzählen, wo jemand glücklich ist. Happy Birthday to you. Och, jetzt doch nicht. Happy Birthday. Das passt jetzt überhaupt nicht. Happy Birthday. Obwohl, wenn man sich's überlegt, Happy Birthday. Naja, das kann schon sein. Happy Birthday to you. Das bietet sich sogar eigentlich irgendwie an. Ka, Geburtstag, das hat doch auch so viel Glückspotenzial. Gut, das ist nicht schlecht. Also, Glück, Geburtstag, Glücksgeburtstag. Jemand hat Geburtstag. Happy Birthday. Jemand ist happy. Nein, jemand hat Geburtstag. Nein, jemand hat Moment, Mann. Nein. Kommt ein Mann zum Arzt. Und, fragt der Arzt, was haben Sie? Ja, sagt der Mann, ich habe Geburtstag. Aha, sagt der Arzt, schon lange? Seit letzter Nacht. Und, haben Sie jemanden, der Ihnen gratuliert? Nee, sagt der Mann, ich bin ganz alleine. Na, passen Sie auf, ich schreibe Ihnen hier mal ein paar Blümchen auf, die holen Sie sich im Laden an der Ecke. Hier gebe ich Ihnen noch ein Stück Torte mit, das nehmen Sie nach den regulären Mahlzeiten. Können Sie eine Tasse Kaffee zu trinken, je nachdem, wie Sie wollen. Denken Sie heute nicht zu viel über alles nach, das legt sich über Nacht. Und wenn Sie morgen immer noch Geburtstag haben, dann kommen Sie wieder in meine Praxis und ich überweise Sie an Kollegen. Alles Gute, Wiedersehen. Ach, Witze sind keine Lösung. Also, nochmal. Geburtstag. Ach, tut mir leid. Ich habe gerade überhaupt kein Happy Birthday Gefühl. Ich fühle gerade gar nichts. Ich spüre gerade gar nichts. Aber das ist ja auch in Ordnung, solange man sich damit keinen Stress macht. Ich meine, man spürt ja nicht immer Gott, wer weiß was, oder? Das ist ja ganz normal, dass man manchmal Dinge tut, ohne dass man Gott, wer weiß was, oder? Was soll man denn beim Abwasch groß spüren? Das ist ganz normal, dass man da nichts spürt. Oder bei der Steuer, die macht man einfach fertig, da muss man nichts spüren. Oder ein One-Night-Stand, ja da erst recht nicht, da wäre es sogar extrem blöd. Oder die Sommerparty von Angelika. Das ist ja ihre Party. Und bloß weil das Stichwort jetzt Sommerparty heißt, soll ich gleich Gott wer weiß was. Nee. Und sie hat's noch ganz klar reingeschrieben. Bringt gute Laune mit. Nee, ohne mich, das ist Erpressung. Oder ist das jetzt normal, dass man seinen Gästen die Emotionen vorschreibt? Legere Kleidung, aber Glückszwang? Nee, da gehe ich nicht hin. Und ich gehe natürlich trotzdem hin. Schon am Gartentor hängen bunte Lämpchen, na ganz toll. Schon von Weitem lustiges Gekreische. Alle haben sich dran gehalten. Alle haben gute Laune mitgebracht. Aber darauf war ich vorbereitet. Ich stelle mein Tiramisu zu den anderen Tiramisus und dann gehe ich nochmal auf Toilette. Ich schaue so lange in den Spiegel, bis das Grinsen im Gesicht verlässlich eingerastet ist. Ich mache mit mir aus, dass ich jede volle Stunde 10 Minuten auf Toilette darf und dann nehme ich mir noch was von dem Haargel, das da steht, und style mir mit den Haaren was, was die Gabi wahrscheinlich super fetzig findet. Ich gehe in den Garten, nehme mir einen Pappebecher und mache das, was alle anderen auch machen. Ich sonder gute Laune ab. Und wenn ich will, dann kann ich auch. Ich bin der lustigste von allen. Jeder Witz ein Treffer. Der fette Thorsten fällt sogar von der Bank vor Lachen. Ja, das versöhnt mich irgendwie. Den habe ich gefressen. Wie man so fett sein kann und so schamlos mit sich und der Welt zufrieden. Der hat Glückshormone, die funktionieren wie ein Pavlovscher Reflex. Ein Glas Bier, ein buntes Lämpchen und irgendwas am Tisch neben sich, was L'Amore plärren kann. Ach, geht's dem gut. Kriegt kein Mädel ab, aber macht ja auf Alexis Sorbas. Der hat sich ganz schön viel getan. Ich helfe ihm auf. Und dann erzähle ich gleich den nächsten Witz. Beim Lachen tut's noch mehr weh. Ja, ihr wolltet gute Laune, jetzt wird gefeiert, bis der Arzt kommt. Der Abend ist in vollem Gange, schon sind die ersten Barfußtänzer unterwegs. Und ich wette mit mir, wer wohl gleich das peinlichste Flamenco-Solo macht. Wahrscheinlich Janis, der behaarte Physiotherapeut, der glaubt bloß, weil sein Vater in Athen geboren ist, ist er auf alles Mediterrane abonniert. Die ersten Klatschgrüppchen finden sich begeistert zur Gruppenrhythmus-Impro. Und ich tanze auf die verklemmte Petra zu. Der Klatschkreis um uns rum gibt sein Bestes und ich zwing die Petra ganz nett in die Mitte und dann lasse ich sie alleine. Ich habe beschlossen, dass sie das peinlichste Flamenco-Solo haben soll. Sie steht da, schaut, wo ich bleibe, will abhauen, aber der Klatschkreis hat sich bereits geschlossen und sie wird von allen Seiten her angefeuert. Sie kriegt Angst und auf einmal tanzt sie. Die tanzt so unmöglich. Die Augen fast geschlossen, das Gesicht verzerrt, die kreiselt über die Terrasse wie ein grotesker Schmetterling. Und das Verrückte ist, dass man sieht, dass sie denkt, das, was sie macht, wäre Tanzen. Das Klatschen steigert sich, jetzt wird die sogar noch mutiger. Die springt hoch, die schmeißt die Hüften. Die hat ja sogar die Augen offen. Die Petra strahlt ja wie ein ganzes Atomkraftwerk. Der geht's ja wirklich gut. Ja, sieht denn niemand, was für eine groteske Veranstaltung das hier ist? Ich gebe der Franzi, die neben mir steht und von der ich weiß, dass sie manchmal Depressionen hat, einen Hinweis. Ganz schön peinlich, was? Aber die Franzi sieht mich nur glasig an und lallt: Ich find's total süß, wie die Petra tanzt. Aha. Sogar die Franzi ist jetzt eine von den Waltons. Nacht, Franzi. Gute Nacht. Aber noch darf ich nicht heim. Mindestens 3 Stunden habe ich mit mir ausgemacht. Und die Toilette ist besetzt. Während ich so entspannt, wie es geht, auf der Terrasse stehe, habe ich in Gedanken bereits die gesamte Gartendeko abgefackelt. Jetzt bin ich gerade dabei, mir vorzustellen, wie ich in die Unmengen griechischen Salat pinkel. Da biegt die Gabi um die Ecke. Ha, tolle Party, was? Ja, tolle Party. Sind alle echt gut drauf, gell? Ja, sind alle echt gut drauf. Ach du, übrigens, deine Haare finde ich super fetzig. Ach Gabi, für dich tue ich doch alles. Du... Ich habe in Gedanken bereits alles verwüstet, was mit Party zu tun hat. Und jetzt müssen auch noch die Zierfische dran glauben. Erst wollte ich sie ja auslassen, aber durch dieses sind alle echt gut drauf, gell, da kriege ich noch einen Schub und jetzt müssen sie doch dran glauben. Die sind auch so glatt und bunt und mit der Welt zufrieden. Was kann ich denen denn mal antun? Und auf einmal steht die Gabi wieder da. Du, sag mal, das ist jetzt vielleicht blöd, aber geht's dir gut? Ich hatte gerade so ein Gefühl... Dir geht's nicht so gut. Das ist ja wohl das Allergemeinste. Was glaubt die denn? Dass ich jetzt zusammenbreche und total rumheule? Ja, mir geht's echt total beschissen. Und genau das mache ich. Ich breche zusammen. Heule wie aus Kannen. Ich kann mich gar nicht mehr halten. Ich heule derart, dass ich mich übergeben muss. Die Gabi schreit, ist nicht schlimm, ist gar nicht so schlimm und muss sich ihrerseits fast übergeben. Und ausgerechnet der fette Thorsten mit der angeknacksten Rippe putzt den Boden auf. Natürlich geht jetzt die Musik aus. Ich heule weiter und ich erzähle alles. Auch, dass ich mich gefreut habe, dass der Thorsten von der Bank gefallen ist. Und dass ich alle echt total gerne hätte. Und auch die Petra, ich könnte das bloß nicht so zeigen. Und ich hätte eben das Gefühl, dass mich keiner mag. Und dann habe ich auch noch erzählt, dass ich in die Annette verknallt wäre, obwohl ich ja schon weiß, dass von ihrer Seite her da nichts ist. Und dann war ich schon mal dabei, dann habe ich auch gleich noch erzählt, dass ich mit der Welt so generell nicht klarkäme und dass mir überhaupt der Sinn fehlt. Der Martin hat mich dann heimgefahren. Martin, das ist der Freund von der Annette. Wir haben nicht viel geredet. Nur einmal hat er mich gefragt, ob es mich stört, wenn er das Fenster aufmacht. Er hat es wegen mir aufgemacht, weil ich beim Abschied aus Versehen über den Kübel Gulaschsuppe gestolpert bin. Annette hat gesagt, ist nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. Ich habe geträumt, dass ich verschüttet war. Ich war in eine Gletscherspalte gefallen und von einer Schneelawine verschüttet. Um mich rum war alles dunkel und ich hatte einen Rucksack dabei. Ich fing gerade an, im Dunkeln im Rucksack nachzugucken, ob ich vielleicht... Ach, drauf geschissen! Was? Ach, ich bin in eine Gletscherspalte gefallen. Was soll das denn? Ach, ich bin wirklich sauer. Ich habe mich so auf eine schöne Geschichte gefreut. Und die ganze Zeit kommt nur Krise, Eichensarg, mir geht's nicht gut. Jetzt schon wieder Gletscherspalte, Schneelawine. Das war doch noch gar nicht fertig. Das war doch erst der Anfang. Och, wenn das schon so anfängt, da kann ja nichts Gutes bei rumkommen. Wohl, vielleicht wäre es ja darum gegangen, wie ich da wieder rauskomme. Ja, wer es glaubt, wird selig. Das ist schon wieder so ein luftdichtes Unglückssetting. Als ob da einer je wieder rausgekommen wäre. Also ich bin einer, auch nicht schon wieder. Gut, für mich ist wichtig, wenn ich mich auseinandersetze, dann aber gründlich. Das ist dann nicht mal nur so nachgefragt, das ist dann aber so ganz grundsätzlich. Wenn ich mich auseinandersetze, dann ist das keine halbe Sache, da kenne ich aber gar nichts. Ich komme nach Hause, alles ruhig. Klar, was soll sich auch bewegen? Die Tasse steht da, wo ich sie hingestellt habe. Die Küche ist so, wie ich sie verlassen habe. Ordentlich, sehr ordentlich. Es ist ja auch schön, wenn man abends nach Hause kommt und da wartet auf mich eine ordentliche Küche. Ja, das freut mich, dass ich so eine ordentliche Küche habe. Ich könnte mir was kochen nach so viel Aufwand. Ja, dann wäre die Küche auch wieder schmutzig. Ich freue mich noch über verschiedene andere Dinge. Ah, die Teppichflecken sind tatsächlich rausgegangen. Ja, das freut mich auch. Ein Knopf ist von der Jacke ab. Schön, kaufe ich morgen gleich einen neuen. Habe ich für morgen schon eine kleine Sinneinheit. Ich freue mich weiter. So lange, bis ich Panik kriege. Dann nehme ich mein Toskana-Bildband, setze mich in den Korbstuhl und tue so, als ob ich lese. Ich mache... Ich versuche so genau wie möglich jemanden zu imitieren, der abends gemütlich in seinem Korbstuhl sitzt und in einem Bildband blättert. Aber meine Panik ist ja nicht blöd. Sie wartet ganz in Ruhe ab, bis ich den Bildband wieder zugemacht habe. Und dann spielen wir eine Runde Fang. Die kriegt mich immer. Oder die versteckt sich irgendwo. Und ich muss sie dann suchen. Das kann überall sein. Das kann auch unterm Bett sein. Oh Gott, wie das wohl wäre, wenn da jetzt jemand drunter läge. Liegt aber keiner, könnte aber. Nein, das kann nicht. Aha, und die alte Frau, die überfallen wurde, wo hat sich der Täter da versteckt? Im Schrank. Aha, oh Gott, im Schrank. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich werde jetzt nicht den Schrank aufmachen. Ich bin doch keiner, der nachts durch seine Wohnung geht und in den Schränken nachguckt, ob da irgendwo ein Mörder steht. Und das kann genau der Fehler sein. Denn ich bin doch einer, der in den Schränken nachguckt, ob da nicht irgendwo ein Mörder steht. Am Anfang tue ich noch so, als ob ich was suche. Ich mache... Moment mal, wo habe ich denn? Ich hatte doch... Hier war doch... Na... Gott, es ist niemand in den Schränken. Nein! Nein! Nein, Schluss! Ach Gott, ich kann nicht mehr, Schluss! Und für einen Moment ist die Panik weg. Verschwunden. Aber ich weiß, die sucht sich nur ein anderes Versteck. Ich glaube... Sie ist in das Bild über dem Sofa geklettert. Die Waldfotografie, die ich aufgehängt habe, weil ich die Bäume so beruhigend finde. Fand. Ich fand die Bäume beruhigend. Bis gerade. In dem Bild kichert doch was. Und auf einmal bemerke ich, dass da ein Baum mehr drauf ist als gestern. Oh Gott, gestern war da keine Eiche. Natürlich war die da drauf. Nein, ich bin ganz sicher, da war gestern noch was anderes. Ich dreh gleich durch hier. Da war keine Eiche. Leiche. Was? Was für eine Leiche denn? Was denn für eine Leiche? Rate mal, wer tot ist. Oh Gott, die Zweige bewegen sich, das Kichern wird lauter und mit einem eleganten Satz springt die Panik aus dem Bild. Hab dich gefangen. Nein, ich kann nicht mehr. Ruhig jetzt. Wir amüsieren uns noch eine Weile. Irgendwann hat die Panik keine Lust mehr, sagt gute Nacht und legt sich schlafen. Ich stehe in meinem Wohnzimmer und ich sage laut und deutlich, so geht das nicht weiter. Und dann setze ich mich auseinander, aber mal so ganz grundsätzlich, Stück für Stück zerleg ich mich. Ich bin mit der Zeit sehr effektiv geworden. Ich habe herausgefunden, welche Schraube sozusagen die innere Zentralaufhängung ist, die das gesamte Ich zusammenhält. Und genau die, die ziehe ich raus. Wow, ich bin ja schier explodiert. Ich liege in unendlich vielen Teilen auf dem fleckenlosen Teppich. Das da, das ist mein Schuldkomplex. Den leg ich mal zu meiner Mama. Nee, das hatte ich schon, das ist langweilig. Den leg ich mal zu meiner Nikotinsucht. Und dazu leg ich noch die verpatzte Führerscheinprüfung. Kann das sein? Dass ich wegen der verpatzten Führerscheinprüfung Schuldgefühle habe und deshalb zu viel rauche? Ja, das kann sein. Obwohl, es kann auch sein, dass ich den Schuldkomplex wegen meiner Nikotinsucht habe und aufgrund dessen mich nicht auf den Führerschein konzentrieren konnte. Wobei, die Nikotinsucht geht auch gut mit Leistungsdruck zusammen. Und zu der verpatzten Führerscheinprüfung lege ich mal probehalber mein Autoritätsproblem, meine Vaterübertragung ab. Das war ja eine Fahrlehrerin, das war eine Frau. Na und, ich kann meinen Vater übertragen, auf wen ich will. Wenn ich will, übertrage ich den auf einen Kaffeeautomat. Kaffeeautomat, das ist gar nicht schlecht. Das ist auch sowas, wo es niemand was umsonst gibt. Immer erst ein Euro rein. Was habe ich denn noch mit Kaffeeautomat? Da habe ich auch noch, dass der meistens nicht funktioniert. Und deshalb wollte ich den eigentlich mit Versagensangst. Aha, hier habe ich noch meinen Putzzwang. Den lege ich mal, na, hier zu meinem Chef. Das ist ja gewagt, das ist interessant. Weil eigentlich dachte ich ja, mit dem wäre ich im Reinen. Naja, jetzt nicht mehr. Ja, hier habe ich noch das Päckchen mit der Kindheit. Dazu lege ich mal meine Angst vor Schwimmbädern. Wo ist die denn jetzt, die Angst vor... Vielleicht bei Sportphobie? Nee, da ist ja nicht... Vielleicht bei Weihnachten? Was soll die denn bei Weihnachten? Obwohl, das könnte heißen, dass ich Weihnachten immer so stressig fand. Und Schwimmen hat doch sowas Gelöstes. Ein Weihnachtsfluchtgedanke. An Weihnachten, während alle anderen in der Kirche sind, ganz alleine in Ruhe schwimmen gehen. Es ist ja eine Schwimmbadphobie. Ja, ein verdrängter Weihnachtsfluchtgedanke, der durch die Phobie bestraft werden musste. Komisch, die Schwimmbadangst ist weg. Naja, ich war in letzter Zeit ein paar Mal schwimmen und eigentlich war es ganz okay, aber die muss hier irgendwo sein. Ja, ist jetzt auch mal egal. Die kommt später dran. Gut, hier habe ich noch, was habe ich hier, den Leistungsdruck? Ah, den Leistungsdruck, den habe ich auch noch. Der kommt dann zusammen. Da kommt doch die Todesangst, die Todesangst, die Todesangst. Die bleibt übrig. Aha. Es ist 2 Uhr nachts. Ich fange wieder mit dem Zusammensetzen an. Als irgendjemand muss ich ja wohl morgen zur Arbeit gehen. Es geht natürlich nie so vollständig auf. Irgendwelche kleinen Teile bleiben immer übrig. Und meine neu zusammengesetzte Ich-Konstruktion ist überzeugt davon, dass meine Höhenangst damit zu tun hat, dass ich als Kind nicht genug Taschengeld gekriegt habe. Und auf einmal habe ich den Gedanken... Wie das wohl wäre, wenn jetzt jemand in mein Wohnzimmer käme. Und mit jemand meine ich eine Frau, eine schöne Frau. Also jetzt nicht so, die sehe ganz normal aus. Und die würde mich ganz in Ruhe, Stück für Stück zusammensetzen. Und auf einmal würde alles aufgehen, alles richtig sein. Meine sentimentale Fantasie ist mir peinlich und ich mache da Witze drüber. Ich kann Witze so machen, dass ich selber lachen muss, aber ich lach nicht. Mir wird klar, dass ich nichts und niemanden wirklich liebe. Geahnt habe ich das schon oft, aber jetzt wird mir das so klar. Ja, guck mal da, die Panik ist auch schon wieder wach. Meine Damen und Herren, das war noch keine so ganz heile Weltgeschichte, aber ja, es gab ein paar schöne Momente. Doch. Doch, doch, die gab's. Doch. Zum Beispiel war ein schöner Moment. Naja, vielleicht fange ich mal mit einem Moment an. Das ist noch keine Geschichte, aber schon mal was. Ein Mann geht durch eine sommerliche Stadt. In einem Straßencafé sitzt eine Frau und ist in ihr Buch vertieft. Gerade als der Mann vorbeigeht, blickt die Frau auf und sieht ihn an. Sie nimmt ihn wirklich wahr. Der Mann lächelt, die Frau auch. Der Mann geht weiter. naja, eben so ein Moment. Ein Mann geht auf dem Bürgersteig. Vor einem Haus streiten sich ein Mann und eine Frau. Ich wechsle die Straßenseite, ich gehe weiter. Ich lebe im Vorbeigehen. Ich bleibe höchstens auf eine Tasse Kaffee oder zwei, je nachdem, wie sich das ergibt. Meine Beziehungen sind alle so en passant. Leidenschaft für den kleinen Hunger zwischendurch. Ich sepp mich durch. Von Frau zu Frau, von Stadt zu Stadt. Mal ist die Frau wichtiger, mal die Stadt, aber insgesamt ist beides nicht so wichtig. Ich bin ein Gespenst geworden. Nachts trage ich meinen Kopf unter dem Arm. Tagsüber setze ich ihn auf, man will ja auch niemanden erschrecken. Also ich bin einer, an mir perlt das Leben ab. Und ich gebe mir wirklich Mühe. Manchmal habe ich den Verdacht, ich bin gar kein Mensch, ich bin nur so ein Figürchen in einem Bildschirmschoner. Ich laufe immer an der Oberfläche, aber ich komme nicht rein. Das würde auch erklären, warum immer diese Scheibe vor dem Leben ist. Vielleicht bin ich auf Glück einfach nicht programmiert. Aber immerhin, ich funktioniere ja. Entschuldigung, darf ich mal eben? Entschuldigung, darf ich mal eben? Entschuldigung, darf ich mal eben? Hä? Stimmt so? Entschuldigung, darf ich mal eben? Der Weg ist das Ziel. Stimmt so? Hä? Entschuldigung, darf ich mal eben? Der Weg ist das Ziel. Ja, hallo Sabine, ich dich auch. Der Weg ist das Ziel. Entschuldigung, darf ich mal eben? Stimmt so? Ja, hallo Sabine, ich dich auch. Einerseits hätte ich schon gern einen Hund. Entschuldigung, darf ich mal eben? Spürst du die Gier? Stimmt so? Ja, hallo Sabine, ich dich auch. Einerseits hätte ich schon gern einen Hund. Ja, fahr doch, du Arschloch. Entschuldigung, darf ich mal eben? Spürst du die Gier? Stimmt so? Der Weg ist das Ziel. Doch, ich glaube schon, es geht bergauf. Ja, hallo Sabine, ich dich auch. Einerseits hätte ich schon gern einen Hund. Ja, fahr doch, du Arschloch. Entschuldigung, darf ich mal eben? Spürst du die Gier? Warum essen Blondinen keine Bananen? Stimmt so? Andererseits macht ein Hund viel Arbeit. Entschuldigung, darf ich mal eben? Ja, fahr doch, du Arschloch. Ja, hallo Sabine, ich dich auch. Spürst du die Gier? Entschuldigung, darf ich mal eben? Ich würde sie gern mal auf ein Glas Sekt. Ja, fahr doch, du Arschloch. Einerseits hätte ich schon gerne und ja, Sabine, ich dich auch. Und ich gebe mir wirklich Mühe, weil sie den Reißverschluss nicht finden. Entschuldigung, darf ich mal eben? Deshalb kommt der nächste Hörerwunsch aus dem schönen Salzburg. Ja, Sabine, ich dich auch. Einerseits hätte ich schon gern einen Hund. Ja, fahr doch, du Arschloch. Entschuldigung, darf ich mal eben? Spürst du die Gier? 125.000 Tote bei Flutwelle in Bangladesch. Spürst du die Gier? So schnell kriegt man keinen Herzinfarkt. So schnell kriegt man keinen Herzinfarkt. Ja, fahr doch, du Arschloch. Entschuldigung, darf ich mal eben? Spürst du die Gier? Der Weg ist das Ziel. Doch, ich glaube schon, es geht bergauf. Ja, Sabine, ich dich auch. Und ich gebe mir wirklich Mühe, weil sie den Reißverschluss nicht finden. Stimmt so? Entschuldigung, darf ich mal eben? Ich bin im Moment nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht für 125.000 Tote bei Flutwelle in Bangladesch. So schnell kriegt man keinen Herzinfarkt. So schnell kriegt man keinen Herzinfarkt. Entschuldigung, darf ich mal eben? Spürst du die Gier? Der Weg ist das Ziel. Doch, ich glaube schon, es geht bergauf. Jetzt ist Schluss. Ich höre endgültig auf zu rauchen. Hier kommt der weiße Riese mit der Oxy-Energie. Deshalb kommt der nächste Hörerwunsch aus dem schönen Salzburg. Entschuldigung, darf ich mal eben? Wie bitte? Wie bitte? Ich habe gerade gesagt, ich habe Ihnen gerade 2 Euro Trinkgeld gegeben. Sie haben zwar so getan, als wäre es ein verrotztes Taschentuch, aber es waren doch 2 Euro Trinkgeld. Und ich finde, da kann man schon mal Danke sagen. Nicht unterwürfig, einfach freundlich, höflich, Danke. Und schon hätten wir wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die Welt gebracht. Wäre das nicht schön, Arschloch? Andererseits hätte ich schon gern ein Arschloch. Wie der dänische Sexualforscher sagt, 125.000 Tote bei Flutwelle in Bangladesch. Entschuldigung, darf ich mal eben? Ich würde Sie gern mal auf ein Glas Sekt einladen. Entschuldigung, darf ich mal eben? Entschuldigung, darf ich mal eben? Ja, fahr doch, du Arschloch. Ja, Sabine, ich dich auch. Und ich gebe mir wirklich Mühe. Doch, ich glaube schon, es geht bergauf. Jetzt ist endgültig Schluss. Ich höre auf zu rauchen. Ja, Sabine, du mich auch. Ich gebe mir wirklich Mühe. Mein Gott. Ja, hallo, Angelika, du mich auch. Entschuldigung mal eben. Darf ich mal eben? Wie bitte? 125.000 Tote bei Arschlöchern in Bangladesch. Wie bitte? Entschuldigung, darf ich mal eben? Aha. Naja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Es ist Sonntag. Ich habe Geburtstag. Wie immer habe ich niemandem Bescheid gesagt. Das Telefon klingelt. Ich lasse es läuten. Es klingelt lange. Zwischendurch juckt es mich doch in den Fingern abzuheben und zu erfahren, wer sich wohl an meinen Geburtstag erinnert. Aber ich lasse das bleiben. Für was wird einem am Geburtstag gratuliert? Fürs bloße Dasein, fürs in der Welt sein. Ich bin aber nicht in der Welt, ich bin ein Zombie. Happy Birthday. Ich fange nochmal an. Es ist Sonntag. Ich habe Geburtstag. Wie immer habe ich niemandem Bescheid gesagt. Das Telefon klingelt und ich heb ab. Es ist die Nachbarin aus dem 5. Stockwerk. Es habe schon wieder jemand heimlich ihr Waschmittel benutzt, ob ich was wüsste. Nee, ich weiß nix. Ja, wer denn sowas macht? Ja, keine Ahnung. Also wenn sie den erwischt, das ist ja das Letzte. Ja, wiederhören. Jetzt stelle ich das Telefon doch aus. Ich erledige einige dringende Dinge. Zum Beispiel komme ich endlich dazu, meine Kanasterkarten zu sortieren. Ich mache am Computer vorbereitete Punktetabellen, auch wenn mir nicht ganz klar ist, wie es im nächsten Jahr zu einer Kanasterrunde in fröhlicher Gesellschaft kommen sollte. Wen soll ich denn da einladen? Und dann sehe ich mich selbst da sitzen, wie ich Punktetabellen vorbereite für ein Spiel, das niemals stattfinden wird. Und das Ganze ist so traurig, dass ich lachen muss. Es klingelt an der Tür. Ich nehme an, die Waschmittelaffäre geht weiter. Ich mache nicht auf. Es klingelt nochmal. Ich mach doch auf. In der Tür steht eine extrem gut aussehende Frau. Wow, sieht die gut aus. Auch so von den Klamotten her. Sie hat einen roten Schal um Kopf und Hals geschlungen. Das sieht kein bisschen affektiert aus. Das sieht einfach toll aus. Sie lächelt, ich krieg keine Luft mehr. Und sie sagt, ob sie wohl mal mein Telefon benutzen dürfe. Sie sei im Haus neu eingezogen und habe den Schlüssel bei einer Freundin liegen lassen und ihr Handy wäre in ihrer Wohnung. Ich stelle das Telefon ein und sie telefoniert mit ihrer Freundin. Wow, die spricht fließend Englisch. Die Frau ist einfach umwerfend. Ich frage, ob sie noch auf ihre Freundin warten wolle. Sie wird ein ganz klein bisschen rot und sagt, gerne. Sie setzt sich an den Küchentisch und ich mache Kaffee. Wie sie so in meiner Küche sitzt, das ist so ein stimmiges, merkwürdig vertrautes Bild, so richtig, so selbstverständlich. Und mir wird klar, dass ich den Küchentisch nur für sie gekauft habe. Mir wird klar, dass das, was ich jetzt fühle, Liebe ist und dass ich für immer mit ihr zusammen sein will. Sie sitzt da, lächelt, hält mit den Händen ihre Kaffeetasse. Oh, das sind die schönsten Frauenhände, die ich je gesehen habe. Aber das ist nicht nur ihre äußere Schönheit. Diese Frau strahlt eine solche Herzlichkeit und Wärme aus, dass ich ein schmerzhaftes Ziehen in der Brust spüre bei dem Gedanken, diese Hände würden mein Gesicht berühren. Sie fragt, warum ich das Telefon ausgestellt habe. Ich sage, dass ich Geburtstag habe. Sie fragt, warum ich niemanden eingeladen habe. Ich sag leise, weil ich auf sie gewartet habe. Ich sag das ganz ruhig und es ist mir kein bisschen peinlich. Das ist einfach Liebe. Sie beugt sich vor, gibt mir einen Kuss auf die Wange und sagt, Happy Birthday. Ich bin von den Toten auferstanden. Sie legt ihre Hand auf meine und wir sitzen beide stumm und überwältigt. Es klingelt an der Tür. Sie sagt, dass sie jetzt gehen müsse. Ich frage, ob das schon ihre Freundin ist. Sie lächelt und sagt gar nichts. Ich sage, dass ich das Gefühl habe, sie schon lange zu kennen. Und sie lächelt wieder dieses einzigartige Lächeln. Ich frage sie nach ihrem Namen und sie sagt, Julia. Julia Roberts. und der Film heißt Happy Birthday mit Hindernissen. Und sie habe den Ausflug in meine Fantasie wirklich sehr genossen. Und es habe ihr gut gefallen, wie respektvoll und romantisch ich sie behandelt hätte. Da würden andere ganz andere Dinge mit ihr machen. Dann gibt sie mir noch einen Kuss, rückt ihren Schal zurecht und ist verschwunden. Wenn ich mich einmal wirklich tief verliebe. Es klingelt immer noch. Ich mach die Tür auf. Eine ältere Dame mit einer Zeitschrift in der Hand fragt mich, ob ich die frohe Botschaft schon vernommen hätte. Ich sage, welche frohe Botschaft meinen Sie? Meinen Sie die frohe Botschaft, dass ich meine Blutaxt für Sie gerade nicht zur Hand habe? Oder meinen Sie die frohe Botschaft, dass ich damit gerade meine Familie ausgerottet habe? Ihr fassungsloses Gesicht gibt mir ein bisschen Erleichterung. Ich schlag die Tür zu und ich mach den Fernseher an. Ich könnte mir was kochen. Ist auch zu viel Aufwand. Und ich koche mir trotzdem was. Spaghetti Bolognese, Geburtstagsspaghetti mit Geburtstagsbolognese. Toll. Ich schaue so lange Fernsehen, bis ich eingeschlafen bin. Als ich aufwache, ist es 3 Uhr morgens. Mein Geburtstag ist vorbei, na Gott sei Dank. Ich fange nochmal an. Es ist Sonntag. Ich habe Geburtstag. Ich stehe auf. Ich gehe ins Bad und ich sage zu meinem Spiegelbild, ich konnte dich von Anfang an nicht leiden. Du gehst mir so auf den Wecker mit deiner Wehleidigkeit, deiner tschechow-sentimentalen Einsamkeit, deiner Unfähigkeit, auf die kleinsten sozialen Vorgänge irgendwie normal zu reagieren, wie du mich ankotzt mit deiner postmodernen Psychoscheiße, deinem ganzen Ich kann ich, wer bin ich, diese Sinnfragengesumpfe, diese Lebensfeigheit und hässlich bist du außerdem. Und ich habe heute Geburtstag und das einzig Gute daran ist, dass ich weiß, wieder ein Jahr weniger. Und das einzige Geburtstagsgeschenk, das ich mir wirklich wünsche, ist eine Ladung Sprengstoff. Du hast es so dermaßen verkackt. Dich braucht die Welt noch weniger als den Atomkrieg. Du brauchst gar nicht so zu blöd zu grinsen, du blöde Fresse. Ich fange nochmal an. Das wird schon noch. Ich fange ein bisschen früher an. Am Abend vorher. Ja, morgen ist mein Geburtstag. An diesem Abend beschließe ich, dass ich morgen aufwache und ein anderer bin. Einer, der sich nicht immer selbst hinterfragt. Einer, der in seiner Mitte ist. Einfach, weil ich die Nase voll habe. Dieses ganze, wer bin ich und was will ich, damit ist ab morgen Schluss. Und der kleine Apparat in meinem Kopf, der fürs Reflektieren zuständig ist, der wird heute Nacht endgültig abgeschaltet. Ab morgen bin ich ein anderer. Ab morgen lebe ich 100%. Ab morgen bin ich ein glückliches Vitalviech. Einfach so. Einfach, weil ich das beschlossen habe. Ich überlege noch kurz, ob es sinnvoll ist, ab morgen auch an Gott zu glauben. Aber ich entscheide mich dagegen. In dem ganzen Religionszeug ist auch schon wieder so viel Auseinandersetzungspotenzial. Nein, und damit ist jetzt Schluss. Ich will unbegründet, ohne Sinnversprechen, kontextlos glücklich sein. Ich halte mich auch nicht lang damit auf, zu überlegen, was ich jetzt im Einzelnen ändern werde. Nein, das ist auch schon wieder so klein-klein. Das hatte ich lang genug. Ab morgen ist das ganz grundsätzlich was anderes. Wahrscheinlich ist Glück mehr so eine Energiefrage, dass man die Dinge, die man tut, mit 100% tut, mit so viel Energie, dass für Zweifel gar kein Platz mehr ist. Ich weiß das auch nicht so genau, aber das wird sich noch finden. Und die Entscheidung ist getroffen. Ab morgen bin ich ein fröhlicher, unreflektierter Bauchmensch. Es ist Sonntag. Ich habe Geburtstag. Der Wecker klingelt. Und ganz nach Plan bin ich der andere. Ich spüre eine ganz andere Energie in mir. Tschakka, tschakka, ja! Nee, das war noch zu zaghaft. Gleich nochmal. Tschakka, tschakka, ja! Jawoll! Ich mache mir einen Kaffee. Aber keinen Milchkaffee, so einer bin ich nicht mehr, sondern schwarz. Dabei gucke ich zufällig auf den Kalender und entdecke, dass ich Geburtstag habe. Wow! Ist ja Wahnsinn! Ich habe ja heute Geburtstag! Das hätte ich ja fast vergessen. Gut, dazu muss ich sagen, dass mit dem zufällig auf den Kalender gucken, das habe ich mir am Abend vorher noch überlegt. Ich musste ja irgendwie einen Einstieg finden und eine Begründung dafür, warum ich niemanden eingeladen habe. Im nächsten Jahr werde ich natürlich, als der, der ich jetzt bin, im Kreise meiner Freunde in den Geburtstag reinfeiern. Ist ja Wahnsinn. Habe ich doch glatt meinen Geburtstag vergessen. Ab jetzt übernimmt der Neue. Ich bin gespannt, was er macht. Ja, würde ich mal sagen, zu einem Geburtstag gehört auch ein Geburtstagskuchen. Ach du grüne Neune. Och! Heute ist ja Sonntag. Na, dann würde ich mal sagen Bahnhof, hä? Tschakka, tschakka, Bahnhof, dann gehe ich eben zum Bahnhof. Wow, der ist gut. Total souverän. So lässig kann man die Sache sehen. Man hat Geburtstag, geht zum Bahnhof und holt sich seine Torte. So wie der das macht, hat das ganz und gar nichts Vereinsamtes. Ja gut, dass das einer ist, der »Ach du grüne Neune« sagt. Da bin ich kurz zusammengezuckt. Aber immerhin, es funktioniert. Ich bin ein glückliches Vitalviech. Ich gehe zum Bahnhof. Statt der Torte entscheide ich mich doch lieber für ein Croissant. Der Neue sagt mit lauter Stimme, ich hätte gerne ein magisches Geburtstagscroissant. Die Verkäuferin versteht mich nicht. Ich hätte gerne ein magisches Geburtstagscroissant. Ich habe heute Geburtstag. Tschakka! Und dann lacht der Neue ein dröhnendes, bauchiges, lebensbejahendes Lachen, sodass die Leute sich nach ihm umdrehen. Aber dem ist nichts peinlich. Der ist wirklich gut. Tschakka! Die Verkäuferin reicht mir das Croissant und sagt, herzlichen Glückwunsch. Sie sagt das mechanisch. Aber das ist dem Neuen ganz egal. Ich beiß in das Croissant. Oh, ist das geil. Oh, absolutes Weltklasse-Croissant. Boah, ist das lecker. Boah, schmeckt das gut. Tschakka, das Leben ist schön. Mir fällt eine gewisse Tendenz des Neuen auf, in Stereotypen-Hauptsätzen zu sprechen. Aber wenn's funktioniert, ha, jeder Moment zählt. Ich lebe 100% Carpe Diem, Tschakka Tschakka Diem. Der Neue hat keinerlei Berührungsängste. Er sagt zu der Verkäuferin, dass sie einen tollen Job macht. Wissen Sie, sie geben den Menschen Brot und sie geben ihnen ihr Lächeln. Und die Menschen brauchen beides. Und sie haben mich an meinem Geburtstag wirklich sehr glücklich gemacht. Ich liebe sie. Die Verkäuferin ist jetzt sehr befremdet. Sie glaubt, dass ich Drogen eingeworfen habe. Aber das ist dem Neuen ganz egal. Er sagt ihr, dass er spüren würde, dass sie in ihrem Leben wohl oft verletzt worden wäre. Dass er aber wüsste, dass sie eine schöne Seele hätte und dass wir lernen müssten, mit Liebe umzugehen. Und der Neue lässt sich nicht von den Bahnhofsaufsehern beeindrucken, die mich jetzt nach draußen bringen. Er sagt ihnen, dass sie einen tollen Job machen. Wissen Sie, sie beschützen die Leute. Das ist großartig. Auch wenn sie niemanden von mir beschützen müssen. Aber ich nehme ihnen das nicht krumm. Den meisten Menschen macht Liebe Angst. Und dann bin ich draußen. Nein! Das stimmt doch gar nicht. Ich bin drin. Ich bin mittendrin. Die Stadt ist ein brodelnder Organismus. Züge, Autos, Lichter, Gesichter, Farben, Straßenmusikanten, Straßencafés, Gesichter, Menschen. Überall sind Menschen. Und ab heute bin ich einer, der die Menschen liebt. Tschakka, tschakka, Liebe. Ich gehe mit einem Strom Menschen über eine Ampelanlage. Tschakka, ich gehöre dazu. Ich gehe mit dem entgegengesetzten Strom gleich wieder zurück. Das wiederhole ich noch ein paar Mal. Tschakka, ich gehöre dazu. Ich bin mittendrin. Tschakka. Ich gehe an die verschiedensten Orte und probiere, ob mein Glück hält. Die Parks, die U-Bahn-Stationen, die Museen, später auch an die hässlicheren Orte, das Hochhausgebiet, die Industriesiedlung, aber mein Glück hält immer noch. Zum Schluss lasse ich mich mit einem Taxi zum Friedhof fahren. Im Taxi laufen die Nachrichten über die letzten Selbstmordattentate, aber mein neues Glückssystem schluckt das alles, ohne einmal aufzustoßen. Der Neue sagt, hä? Ach, Sie machen einen tollen Job. Wissen Sie das, Herr Taxifahrer? Sie geben den Menschen Beweglichkeit. Woher stammen Sie? Wahnsinn, Türkei, super, da war ich mal, tolles Land, tolle Leute, tschakka, tschakka, Türki. Jetzt bin ich am Friedhof. Jetzt könnte es doch nochmal kritisch werden. Besonders als ich durch die Kindergräber gehe, habe ich das Gefühl, ich könnte doch nochmal vom Hochseil abstürzen, aber der Neue hält mich gut fest. Jetzt komme ich an eine Fläche mit alten Gräbern. Ich atme Ewigkeit. Und auf einmal fängt der Neue an zu tanzen. Also ich finde, jetzt übertreibt er, das geht wirklich zu weit, aber der Neue ist gar nicht mehr zu stoppen. Happy birthday to me, I am not in the earth, I am not a dead body, I'm enjoying my life, tschakka, das Leben ist schön. Der Neue lässt sich nicht von dem Friedhofsaufseher beeindrucken, der mich jetzt nach draußen begleitet. Er sagt ihm, dass er einen tollen Job macht, wissen Sie, Sie sind der Hüter der Stille, der Wächter im Tal des Todes, Sie mahnen uns an unsere Sterblichkeit und nur wer um den Tod weiß, der kann das Leben genießen. Und das Leben ist schön. Jetzt geht der Neue mit mir in ein Café. Natürlich setzt er sich nicht an den leeren Tisch, sondern zu einem jungen Pärchen. Aha, das könnten Freunde werden. Oh, ihr seid Studenten. Na super, was studiert ihr denn? So, Betriebswirtschaft. Wahnsinn. Mir geht langsam die Puste aus, aber der Neue ist jetzt richtig in Fahrt. Oh, ich hab's. Oh, Spontanparty bei mir. Huh? Ihr seid eingeladen. Könnt ihr Kanaster? Oder noch besser, ihr könnt bei mir übernachten und dann fahren wir morgen früh raus aufs Land und gucken zu, wie die Sonne aufgeht. Habt ihr das schon mal gemacht? Wie schön das ist, zuzugucken, wie die Sonne aufgeht von Anfang an. Das ist das Leben. Das ist geil. Tschakka. Als sich das Pärchen nach einer Viertelstunde überhastet aus dem Staub macht, unterhält sich der Neue nahtlos mit einer älteren Dame über ihren Hund. Ach du grüne Neune. Was ist mit dem denn passiert? Der hat ja einen Verband. Ach so, bloß eine Warze weggeschnitten. Na, ich dachte schon. Ich hatte auch mal eine. Ich darf gar nicht sagen, wo. Mann, war das ein Apparat. Erst wollte ich es ja so lassen, aber wie die dann anfing zu bluten, da habe ich dann doch... Der Neue sagt dem Kellner, der mich jetzt rauswirft, dass er einen tollen Job macht und lädt ihn auch zur Party ein. Ich bin heiser und erschöpft. Ich möchte jetzt nach Hause. Aber daran ist gar nicht zu denken. Der Neue hat meine Kreditkarte entdeckt. Man kann auch sonntags Geld ausgeben. Zum Beispiel kann man einen Blumenstand leer kaufen und an die Leute verteilen. Man kann auch sonntags ein Auto mieten. Sogar ein Jaguar. Lecker, lecker Jaguar. Und man kann mit diesem Jaguar zu den Flughafenshops fahren und da einkaufen. Huh, ich würde sagen, das ist mal eine coole Hose. Als der Neue sich ernsthaft dafür interessiert, dass heute noch ein Flieger nach Paris geht, gibt's von mir das erste klare Veto. Es kostet mich viel Mühe, ihn davon abzubringen. Ich bringe den Jaguar zurück. Ich will jetzt nach Hause. Auf dem Heimweg biegt der Neue plötzlich in ein Fünf-Sterne-Hotel ab. Ich frage mich noch, was der an der Rezeption will, und 5 Minuten später bin ich eingecheckt in die Noble Suite. Tschakka, aber muss ich auch immer überraschen können. Oh Gott, ich bin in der Noble Suite eines 5-Sterne-Hotels und wohne bloß 3 U-Bahn-Stationen von hier entfernt. Das ist Lebensfreude, man muss sich auch mal was gönnen. Und er marschiert direkt in die Hotelbar ein. Ich etwas beklommen hinterher. Als erstes sagt er dem Pianospieler, dass ich Geburtstag habe. Der fängt sofort an, Happy Birthday zu spielen, und einige versprengte Gäste blicken sich irritiert um, wer wohl gemeint sein könnte. Tschakka, tschakka, wer wohl? Weitere 17 Menschen freuen sich darüber, dass ich auf der Welt bin. Der Neue strahlt und will sich gerade unter die Menge mischen, aber mir geht die Energie aus. Ich setze mich hin und ich trinke ein Glas Champagner. Auf einmal fragt mich eine junge, hübsche Frau, ob sie sich zu mir setzen darf. Mir fällt fast das Glas aus der Hand. So einfach geht's. Der Neue hat doch recht. Man ist einfach da, man lässt das Leben auf sich zukommen und schon setzt sich eine schöne Frau neben ein. Ich vergewissere mich, dass das nicht Julia Roberts ist. Es ist nicht Julia Roberts, sie heißt Angie und es ist eine Prostituierte. Der Neue sagt, hallo Angie, du siehst ja toll aus und du machst einen tollen Job, hä? Was für eine magische Begegnung, lass uns die schönste Nacht haben, die überhaupt 2 Menschen miteinander haben können, tschakka. Also ich finde, das geht zu weit. Ich stehe auf, entschuldige mich und gehe auf Toilette und dann gibt es eine handfeste Auseinandersetzung zwischen dem Neuen und mir. Ich sage, dass ich das nicht mache. Ich werde keine Prostituierte mit auf mein Zimmer nehmen. Das sind Frauen, die mit Männern schlafen, weil sie Geld dafür kriegen. Sowas mache ich nicht. Der Neue sagt, dass ich ein Spießer wäre und dass ich auch gleich heimgehen könnte und meine Kanasterkarten sortieren und an Julia Roberts denken. Aber das hier, das wäre das wirkliche Leben und jede Begegnung ist wertvoll. Und auch eine Prostituierte wäre ein Mensch, den man lieb haben kann. Jetzt, für einen Abend, für heute Nacht. Und wenn sie dabei ein bisschen Geld verdient, ach komm, du scheiß doch auf das Geld. Die Feste feiern, wie sie fallen, tschakka. Der Neue hat recht. Der Neue fragt Angie nach dem Preis für eine Nacht. Oh Gott, eine ganze Nacht. Angie sagt den Preis und ich muss nochmal zum Geldautomaten. Angie und der Neue gehen die Treppe hoch. Ich gehe hinterher. Angie und der Neue plündern die Minibar. Ich will nur noch schlafen. Der Neue erzählt Angie, dass sie eine tolle Frau ist und das Leben unermesslich reich und wie sich die persische Göttin der Liebe in den Muschelprinz verliebt hat. Angie hört gottergeben zu. Ich glaube, der geht ihr so auf den Wecker, dass sie lieber zur Sache kommen möchte. Ich glaube, die legt gar nicht so viel Wert auf diese magische Begegnung und will einfach ihren Job machen. Aber 1.000 Euro sind viel Geld. Und dafür lässt Angie sich schon mal voll labern. Das war gemein, das zu denken. Ich glaube, ich habe das nur gedacht, weil ich eifersüchtig auf Angie bin. Mit ihrem ganzen Make-up und ihrer Nuttenverkleidung scheint sie normaler und authentischer zu sein als ich in meinem ganzen Leben. Der Neue hat mitbekommen, dass ich angefangen habe nachzudenken und wird unruhig. Er unterhält sich mit Angie über die Kunst des Lachens. Ich schaue von ganz weit weg zu, wie ein total vereinsamter Mann mit letzter Energie bei einer Prostituierten um ein klein bisschen Illusion von menschlichem Kontakt fleht. Ich stehe auf und ich gehe. Ich lasse Angie und den Neuen einfach da sitzen. Ich gehe zur Rezeption und bezahle. Der Neue kommt hinter mir her. Ich verlasse das Hotel. Ich fange an zu rennen. Der Neue rennt hinter mir her mit seinem dröhnenden, bauchigen Lachen, das ich jetzt so noch entsetzlich finde. Oh Gott, wenn der jetzt nie wieder weggeht. Wenn der jetzt mit zu mir nach Hause kommt. Tschakka, tschakka, ja! Ich sitze verschwitzt auf meinem Sofa und habe Angst, dass er schon in der Wohnung ist. Und auf einmal wird mir klar, dass der mir gar nichts tun kann. Denn der kleine Reflexionsapparat in meinem Kopf hat sich wieder eingeschaltet und der zerlegt jedes Tschakka-Tschakka in seine psychologischen Einzelteile. Und der ist stärker als jedes »Das Leben ist schön«. Ich fange nochmal an. Ich kann nicht mehr. Ich fange noch einmal an.